Verehrte Hörerinnen und Hörer. 100 Jahre Radio. Ö1 Hörspiel. Das Magazin. Am vorigen Samstag haben wir im Ö1-Hörspiel den großen Stimmen des Hörspiels, den Charakterdarstellerinnen und Darstellern und den Publikumslieblingen vergangener Zeiten eine Bühne gegeben. Auch heute gibt es im zweiten und letzten Teil dieser Serie noch einmal die Gelegenheit, ausgewählte Ausschnitte aus teilweise legendären Hörspielproduktionen zu hören. Daneben haben wir auch an das Werk einzelner Hörspielbearbeiter und Hörspielregisseure erinnert, wie an den im März dieses Jahres verstorbenen Hörfunk- und Theaterregisseur Klaus Gmeiner, der in den 25 Jahren seines Wirkens im ORF-Landesstudio Salzburg viele Hörspiele mit prominenter Besetzung schuf. Ihm verdanken wir unzählige Bearbeitungen von Theaterstücken und Prosatexten für das Hörspiel. Außerdem hat Klaus Gmeiner in den Jahren 2000 bis 2003 in der Hörspielgalerie die Serie Theater ohne Vorhang ins Leben gerufen, in der er berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler ihrer Zeit ins Studio einlud und mit ihnen sprach und Hörspielausschnitte präsentierte. Klaus Gmeiners Dramatisierung des Arthur Schnitzler-Romans Der Weg ins Freie wurde 1981 produziert. Zuletzt 2009 als Hörspiel in 8 Folgen wiederholt. Axel Corti ist darin der Erzähler, Helmut Lohner der Baron Georg von Wergentin, der sich in die Musiklehrerin Anna, dargestellt von Birgit Doll, verliebt. Anna lehnte in einem Strohsessel vor dem Tischchen mit der grünlichen Schutzdecke, auf dem sie eine Handarbeit liegen hatte, so wie es beinahe immer der Fall war, wenn Georg von seinem Morgenspaziergang nach Hause kam. Mein Schatz, also, was glaubst du, wem ich begegnet bin? Else Ehrenberg. Wie kommst du darauf? Wie sollte die hierher geraten? Nun, man könnte dir ja nachgereist sein. Man könnte, aber man ist es nicht. Also, rat weiter. 3-mal darfst du. Heinrich Beermann. Aber keine Idee. Von dem ist übrigens ein Brief da. Also, weiter? Demeter Stancides. Wieso? Weißt du am Ende etwas? Was soll ich denn wissen? Ist er wirklich da? Donnerwetter, du wirst da ganz rot. Oh. Also ist es Stancides? Ja, allerdings ist es Stancides. Daran kann ich aber mit dem besten Willen nichts Merkwürdiges finden. Das ist auch nicht merkwürdig. Aber wenn du draufkommst, mit wem er da ist, mit deiner Freundin Therese. Und so unvermählt als möglich. Okay. Wie ich dir sage, mit Therese. Seit 8 Tagen sind sie auf Reisen. Was sagst du dazu? In Venedig und Mailand waren sie. Hattest du eine Ahnung davon? Nein. Sie werden mit uns speisen. Du hast doch nichts dagegen. Dagegen? Ich freue mich sehr. Was hat sie denn Neues erzählt? Wir sind kaum 3 Minuten zusammengestanden bei der Post. Bist du schon lang aufgestanden? Ja. Ich sitze schon eine ganze Weile da auf dem Balkon. Ich habe sogar ein bisschen geschlummert. Die Luft hat so was Ermattendes heute. Und geträumt habe ich auch. Wovon hast du denn geträumt? Vom Kind. Wieder? Ganz dasselbe wie neulich. Hier auf dem Balkon bin ich gesessen. Auch im Traum. Und habe sie in meinem Arm gehabt. In der Brust. So klein und so süß. Deine Wonne war das. Nein, ich geb's nicht her, nein. Anna, wenn du's nicht fortgeben willst, so sollst du's auch nicht tun. Und es fuhr ihm durch den Sinn, wäre es nicht sogar das Bequemste, wenn ich sie heirate? Aber irgendetwas hielt ihn zurück, es auszusprechen. Sie schwiegen, beide. Als er zu den erleuchteten Fenstern aufsah, hinter denen Anna ihre Lektion erteilte, kam eine leichte Ergriffenheit über ihn. Und als sie in der nächsten Minute aus dem Tor trat, im einfachen englischen Kleid, ein Buch in der Hand, ganz so wie vor einem Jahr, dadurch strömte ihn mit einmal ein unerwartetes Gefühl von Glück. Sie hatte ihm gleich die Mitteilung zu machen, dass sie nicht mit ihm in die Oper gehen könnte. Der Vater hätte sich nachmittags gar nicht wohl befunden. Willst du nicht wenigstens auf den ersten Akt? Nein, sowas tue ich nicht gern. Da ist schon besser, du schenkst den Sitz einem Bekannten. Nürnberger oder Bärmann. Nein. Wenn du nicht mitgehst, gehe ich lieber allein. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut. Mir persönlich lege gar nicht so viel an der Vorstellung. Ich bliebe lieber mit dir zusammen, meinetwegen sogar bei euch oben. Aber ich muss hineingehen. Ich habe ja Bericht zu erstatten. Natürlich musst du hineingehen. Ich möchte dir auch nicht zumuten, einen Abend bei uns oben zuzubringen. Es ist wirklich nicht besonders heiter. Du, Anna, ich möchte dir einen Vorschlag machen. Meine paar Tage in Wien sind naturgemäß sowas Unruhiges, Zerrissenes. Und jetzt kommt noch diese gedrückte Stimmung bei euch da oben dazu. Wir haben wirklich gar nichts voneinander, findest du nicht? Also, möchtest du mich nicht eine Strecke begleiten, Anna, wenn ich wieder abreise? Ich kann mir nämlich noch ganz gut einen Urlaubstag herausschlagen, wenn ich ans Theater telegrafiere. Es wäre doch wirklich wunderschön, wenn wir ein paar Stunden für uns allein hätten. Allerdings. Das wäre sicher schön. Aber ich muss die Entscheidung vom Befinden des Vaters abhängig machen. Das verstehe ich nicht. Also, wir zwei werden uns erst am Abend sehen können. Ich komme zu euch hinauf, wenn es dir recht ist. Und da besprechen wir dann alles Weitere. Ja. Ich möchte ja so viel von dir wissen, von deinen Gesangsstunden und überhaupt. Ich konnte dir von mir ja auch immer nur kleine Berichte schreiben, obwohl ich mich bemüht habe, recht ausführlich zu sein. Was das anbelangt, was steht denn schon in Briefen, wenn sie noch so ausführlich sind? Er wusste, woran sie dachte und was sie heute so wenig aussprach, als sie es jemals getan hatte. Und etwas Schweres legte sich ihm aufs Herz. Ruhte nicht gerade in der Unerbittlichkeit dieses Schweigens alles, was sie verschwieg? Frage, Vorwurf und Zorn? Heute Morgen schon hatte er es gefühlt und jetzt fühlte er es wieder, dass in ihr irgendetwas ihm geradezu Feindseliges sich regte, gegen das sie selbst vergeblich anzukämpfen schien. Sie hörten in zwei Ausschnitten aus Arthur Schnitzlers »Der Weg ins Freie« Birgit Doll und Helmut Lohner sowie Axel Corti als Erzähler. Wilma Degischer war seit 1939 am Theater in der Josefstadt engagiert, dessen Doyenne sie schließlich auch wurde. Hier ist sie mit ihrer Burgtheaterkollegin Alma Seidler in einem Hörspiel von Helmut Peschiner zu hören. Palmenhaus wurde 1977 in Wien produziert. Regie führte Erich Schwander. Sehen Sie, nun holt sie ein Strickzeug heraus. Die beiden fühlen sich richtig wohl auf unserer Bank. Sie werden sehen, Frau Sternberg. Sie werden nun täglich kommen und Sie werden danach trachten, immer auf derselben Bank zu sitzen. Auf unserer Bank? Für die beiden ist es nun Ihre Bank. Sie haben sie mit dem heutigen Tag in Besitz genommen. Sie müssen morgen früher hier sein als sonst und die Bank besetzen. Ja, ich würde es gerne tun, aber leider, es geht nicht. Morgen geht es nicht. Warum? Haben Sie etwas für morgen vor? Ja. Na, dann werde eben ich die Bank besetzen, für uns. Im Grunde ist es doch egal, auf welcher Bank man hier sitzt. Was sagen Sie da? Es soll egal sein, auf welcher Bank man hier sitzt? Wir sitzen seit Jahren Tag für Tag auf dieser einen Bank und nun soll es egal sein, wo man hier sitzt? Sie sagten doch, als wir uns kennengelernt hatten, es ist schön, immer auf derselben Bank zu sitzen, denselben Blickwinkel zu haben, alles aus einer Perspektive genau kennenzulernen. Man kann seine Meinung auch ändern, Frau Sternberg, und erkennen, dass das alles nicht so wichtig ist und nicht so bedeutend. Nicht so wichtig? Nicht so bedeutend? Wir haben gekämpft um diese Bank und nun wollen Sie aufgeben? Wir können es den beiden nicht verbieten, auf unserer Bank zu sitzen. Es ist genauso wie bei ihr. Jeder kann ihre Blüten sehen. Für jeden steht sie hier im Palmenhaus. Und jeder kann sie bewundern. Das haben Sie doch selbst vorhin gesagt, oder? Das können Sie nicht vergleichen. Ja, die Pflanze kann jeder sehen, aber die Bank, auf der wir täglich über Jahre gesessen sind, darauf hat niemand ein Anrecht. Das ist mein letzter Tag hier im Palmenhaus. Heißt das, dass Sie nie wiederkommen? Nie wieder hier auf der Bank sitzen werden? Ja, Frau Sternberg, so ist es. Und warum? Hat Ihnen Ihr Arzt dazu geraten? Ja, es war der Arzt. Sie brauchen nicht mehr kommen, weil Sie ausgeheilt sind. Sie können gehen. Sie müssen nie wiederkommen. Und ich? Ich werde Tag für Tag hier sitzen. Allein hier sitzen. Nun verstehe ich Sie. Es ist ein Genuss für Sie, mich hier allein leiden zu wissen. Sie genießen das. Sie gehen. Und ich, gehasst habe ich Sie. Gehasst. Auch heute habe ich Sie gehasst. Und jetzt, jetzt. Sie können es mir jetzt sagen, Frau Sternberg. Sie sind in Behandlung. Ja, ich bin in Behandlung. Seit 4 Jahren. Seit ich hierher komme. Der Arzt hat gesagt, es wäre gut für mich, das Klima hier, die Luft. Es würde das Atmen erleichtern. Ich wusste es. Von Anfang an. Warum fragen Sie dann? Warum fragen Sie mich dann ununterbrochen aus? Ich wollte, dass Sie es sagen. Es aussprechen. Ich brauchte diese Gewissheit. Auch Sie sind also krank, Frau Sternberg. Und nun hier allein. Alma Seidler und Wilma Degischer als Frau Meier und Frau Sternberg. Zwei alte Damen, die einander täglich auf einer Bank im Palmenhaus treffen. Klaus Gmeiner hat im Laufe der Jahre unzählige Schnitzlerbearbeitungen gemacht. So auch die Erzählung »Die kleine Komödie«. Ein reicher Herr und eine Schauspielerin suchen dabei Abwechslung von der Langeweile des Alltags. Die Aufnahme mit Michael Heldtau und Christiane Hörbiger stammt aus dem Jahr 1979. Wir haben unser Rendezvous wie gewöhnlich draußen, nahe der Linie. Heute aber komme ich nicht mit fliegender Krawatte zu Fuß und mit einem schwärmerischen Blick, nein, mit dem Fiaker komme ich angefahren und einem namenlos eleganten Sommeranzug, einer Echarpe um 8 Gulden, einem englischen Strohhut und werde Fräulein Pepi mit einem freundlichen Neigen des Kopfes einladen, an meiner Seite Platz zu nehmen und ihr gestehen, dass ich ein schändliches Spiel mit ihr gespielt und dass ich ein wohlhabender Mann bin, der leider gar nicht dichten kann. Wird ein harter Schlag für sie sein, aber ihr Benehmen im Coupé erster Klasse lässt mich hoffen, dass es mir gelingen wird, sie zu trösten. Alles liegt bereit. Ach, bin eigentlich glücklich, dass ich heute Abend wieder wie ein vernünftiger Mensch auf die Straße gehen kann. Jetzt aber legt sie die Arbeit weg und macht sich zum Spaziergang bereit, armes Kind. Mir tut es eigentlich wohl, dass ich nun hoffentlich in die Möglichkeit versetzt sein werde, ihre Lage ein wenig zu verbessern. Und ich bin eine ganze Zeit, nämlich 14 Tage lang um meiner selbst willen geliebt worden. Was kann mir jetzt noch Schlimmes geschehen? Es wird spät, lieber Theater. Morgen schreibe ich dir wieder. Meine gute Helene, vor allem bitte ich dich recht schön um eines. Schau dir nicht die letzte Seite von diesem Brief an, bevor du die erste gelesen hast. Sonst ist der ganze Spaß verdorben. Aber warte, ich muss mir überlegen, was ich dir zuletzt geschrieben. Ja, vom Land. Also denk dir, wie wir eine Woche draußen sind auf dem Land, fangt's richtig zum Regnen an. Jetzt stell dir unsere Verzweiflung vor. Aber Gottlob, es gibt ja Wagen und Eisenbahnen. Und am selben Abend noch beschließen wir, nach Wien hineinzufahren. Jetzt stell dir aber vor, nimmt mein armer Dichter, wie wir zur Bahn kommen, Billets erster Klasse. Ich denke mir natürlich, er spendiert das, damit wir sicher allein sind und hab mich auch im Coupé danach benommen. Wie wir aussteigen, winkt er einem Fiaker. Ja, ich war baff. Aber ich muss sagen, es war auffallend, wie wohl mir wieder unter diesen besseren Verhältnissen war. Also wie ich aussteige in der Nähe der Linie und mir wie gewöhnlich einen anderen Wagen nehmen muss, um zu mir zu fahren, und wie ich endlich wieder zu Hause bin, da kommt mir eine Idee. So geht das nicht weiter, habe ich mir gedacht. Die Komödie muss anders werden. Ja, aber warum denn auch das Wahre von der Komödie? Und das Wahre, das war halt, dass ich in meinen Dichter eigentlich noch immer sehr verliebt war. Was ich besonders bemerkt habe, wie ich plötzlich nach 8 Tagen so mutterseelenallein in meinem Zimmer gewesen bin. Also, da habe ich mir gedacht, demaskieren muss ich mich ja doch einmal. Also lieber früher als später. Und besonders hat mich eine Idee immerfort geplagt, dass ich ihn nämlich einmal da bei mir, gerade in meinem gemütlichen Zimmer haben müsste, um ihm so recht zu zeigen, wie gern ich ihn habe. Na, zum Schluss, noch vor dem Einschlafen, bin ich fest entschlossen gewesen, ihm am nächsten Tag alles aufzuklären. Sie hörten Christiane Hörbiger und Michael Heldtau, Regie führte Klaus Gmeiner. Eine Glanzrolle von Luise Martini ist die Haushälterin Philomena, die ihren Hausherrn nach 25 Jahren wilder Ehe durch eine List zur Ehe zwingt. Ihr Partner in Philomena Maturano ist Herwig Seeböck. Einer von ihnen ist dein Sohn. Schweig! Ich hätte dir sagen können, dass alle 3 deine Söhne sind. Du hättest es geglaubt. Ich hätte dich gezwungen, es zu glauben. Aber es ist nicht wahr. Hätte ich es dir nicht früher sagen können, aber dann hättest du die anderen 2 verachtet. Es ist nicht wahr. Es ist wahr. Du erinnerst dich nicht. Du warst auf Reisen. London, Paris, zu den Rennen, zu den Frauen. Eines Abends, einer von den vielen Abenden vor der Abreise, da sagtest du zu mir, Philomé, tun wir doch so, als liebten wir uns. Da ist das Licht gelöscht. An jenem Abend habe ich dich wahrhaftig geliebt. Du nicht. Du hast nur so getan. Und nachdem du das Licht wieder eingeschaltet hast, da gabst du mir den üblichen 100-Lire-Schein. Da habe ich das Datum und den Tag darauf gekritzelt. Du weißt, Zahlen kann ich schreiben. Du bist weggefahren und ich erwartete dich. Du hast dich nicht mehr erinnert, wann es war. So habe ich dir auch nichts gesagt. Ich sagte, mein Leben sei immer gleich geblieben. Und als ich fühlte, dass du nicht einmal das gemerkt hattest, da wurde ich wieder wie vorher. Und welcher ist es? Nein, das sag ich dir nicht. Die müssen alle 3 gleich sein. Es ist nicht wahr. Du hättest es mir damals gesagt, um mich zu binden, um mich in deiner Hand zu haben. Aber du hättest es nicht haben wollen. Du hättest mich gezwungen, es wegzumachen. Das war es, was mir Angst macht, es dir zu sagen. Nur für mich lebt dein Sohn. Und wer ist es? Sie müssen alle gleich sein, alle 3. Sie sind ja gleich. Es sind deine Söhne. Ich will sie nicht sehen. Ich kenne sie nicht. Ich kenne ihn nicht. Geh! Adieu, Dumi. Nur 1 noch. Wenn du jemals meinen Söhnen das sagst, was ich dir jetzt erzählt habe, dann bringe ich dich um. Hast du verstanden? Morgen werde ich meine Sachen abholen lassen. Leb wohl. Philomena Maturano, eine Komödie des Neapolitaners Edoardo De Filippo mit Herwig Seeböck und Luise Martini. Bearbeitung und Regie in dieser Salzburger Produktion aus dem Jahr 1977 führte Klaus Gmeiner. Und noch einmal Luise Martini, dieses Mal mit Helmut Lohner. Er war 1981 ihr Lilium in der Produktion nach dem Theaterstück von Franz Molnar. Sie war seine Frau Muskat. Was treibst du denn immer mit dem Fitscher herum? Der nimmt dich noch mal zum Einbrechen mit. Ich treib mich herum, mit wem ich will. Das geht niemandem was an. Was wollen's denn? Das war's doch eh. Ich weiß es nicht. Und wozu glaubst du, bin ich hergekommen? Meinst du vielleicht, um dir eine Visite abzustatten? Bin ich noch was schuldig? Das auch, aber deswegen komme ich nicht. Zu dir wäre immer Geld gekommen, das gar so viel verdienst. Du weißt ganz gut, warum ich da bin. Sie haben ja jetzt den Holinger im Ringel gespielt. Gewiss hab ich den. Na, also der macht's ja genauso gut wie ich. Ja, der kann's genauso ja, gut wie eben, du. Ich denke auch nicht dran, ihn vorzuschicken. Wunderbar. Aber einer tut's nimmer. Es gibt Arbeit für 2. Bei Ihnen war immer einer. Von jeher war ich allein. Dann kann ich ja den Holinger rausschmeißen. Warum denn einen hinauswerfen, wenn er gar so tüchtig ist? Das ist er auch. Na, ist er. Warum schlafst denn du bei der Nacht nicht? Schaust aus, dass du ihn graust. Immer bist mit dem Fitscher. Also gar so tüchtig ist er. Streicht er dir die Haare aus der Stirn? Lass uns meine Haare. Ich lass schon, Angst. Wenn ich dir gesagt hätte, du sollst das in die Augen hängen lassen, hättest du das gewiss aus der Stirn gestrichen. Du hast das geschlagen, Herr? Jetzt geht sie an Schmarrn an. Ein feiner Herr. Sein mageres, kleines Dingerl schlagen. Wenn du es nicht mehr magst, dann lass es laufen. Aber sein schwaches Geschöpf haut man doch nicht. Ich soll sie laufen lassen. Das wäre ihnen freilich recht. Du haust es ja. Aber was ist denn das für eine blöde Rederei, dass ich sie hau? Ich habe ja nicht geschmiert, das war alles. Und gleich redet der ganze Brater davon. Ich weiß gar nicht, was denn der gefressen hast. Seit 2 Monaten bist du mit ihr. Und dort ist das Ringelspiel, die Theaterbuden und der Geld. Dass einer so dumm sein kann, das schöne, gute Leben so hinzuschmeißen. Wo bist denn du die ganze Nacht gewesen, dass du so miserabel ausschaust? Natürlich, der Fitscher. Das geht sie nichts an. Früher hast du nie so ausgeschaut. Es zehrt an dir. Du, ein neues Orchestrion habe ich angeschafft. Ich weiß. Woher? Mein Herz. Bis herüber. Gut, was? Sehr gut. Die Hutschen draht sie zu dem Werkel, das eine Passion ist. Die 2 Rappen habe ich kassiert, was? Die 2, wo die Ohren schon abbrochen waren. Was haben sie denn jetzt dafür? Na, rat einmal. Zebras? Nein. Automobile. Automobile? Ja, mit so großen Hupen. Bei mir stehen die ersten. Hellrot lackiert. Alle Welt möchte mit ihnen fahren, weil sie solche Hupen haben. Das ist die letzte Mode. Automobile. Ja, und wenn du Vernunft hast, kommst zurück. Was zehrst du denn da auf? Dort ist deine Kunst. Für die taugst. Ein brauter Künstler bist du, kein anständiger Mensch. Sie hörten Helmut Lohner als Lilium, Luise Martini als Frau Muscat. Ein großer und vielseitiger Kollege der beiden, der Linzer Schauspieler Walter Schmiedinger, wurde nach Österreich, auch in München, zum Publikumsliebling. Wir hören ihn in einem großen Solo, in Hermann Burgers Hörstück Bewerbungsschreiben eines Orchesterdieners, aufgenommen 1982. Gerade weil der symphonische Abwart schattenhalb der Tonkunst aufgewachsen und wie Schramm zeitlebens harthörig geblieben ist, scheint er mir partiell dazu prädestiniert zu sein, im Bühnenhinterraum, welchen ich als Pufferzone zwischen Kunst und Chaos bezeichnen würde, abzubüßen, was vorne am Verbeugungsgeländer an Gala-Virtuosität zelebriert, um nicht zu sagen verbrochen wird. Der Orchesterdiener, der Erste, der den Saal betritt, der Letzte, der ihn verlässt, der sowohl am Potentiometer seinen Mann stellt, wie wenn es gilt, Kontrabässe herbeizuschultern, Schramm, Feuerwache, Bühnenmeister, Beleuchter in einer Person, die gute Seele, die, wenn falsches Orchestermaterial ausgeteilt wurde, dafür sorgt, dass die richtigen Noten in einer unsichtbaren Blattstaffetterei umzirkulieren. Er verkörpert die Schattenleitung des Ensembles. Er gibt dem Musiker, der in seinen Part verliebt, die Welt vergisst, Rückhalt, die Gewissheit, dass auch noch hinten bei den Feuerleitern einer da ist, der die Tonschöpfung, welche den Messingtrichtern und Resonanzkörpern entschwebt und von der Muschel, deren Wandelemente er notabene zusammengefügt hat, Zugluft undurchlässig nach vorne gespendet wird, absichert, ein Schwerarbeiter im anthrazitgrauen Leibchen der Straßenteerer, einer, der Lohn erhält, nicht eine Gage bezieht. Und gerade er, für den eine Symphonie wie die schottische von Felix Mendelssohn-Bartholdy am allerwenigsten aufgeführt wird, ringt wie kein zweiter mit dem Werk, Herr Generalmusikdirektor, dem der Orchesterdiener, von dem die scharfzüngigen Philharmoniker immer behaupten, er sei betrunken während des Intonationsprozederes, er lungere bierschwer hinter dem Gewände in den Gängen herum, sieht sich mit der Kehrseite der Kunst konfrontiert. Was vorne im Publikum genüsslich eingeschlürft, mit dem Feinstgehör eingeatmet, vermittels der beiden Schläfenlappen des Großhirns als Klangwirkung empfunden wird, erlebt der Orchesterdiener als Dysphonie. Ja, die holde Frau Musica hat einen Nachtschoß der Idioten gebiert, musikalische Hottentotten. Was ist der Hinterhof einer Symphonie? Sie, Herr Generalmusikdirektor, wurden noch nie vom Polyphonendruck an die Brandmauer gequetscht, wenn eine Tondichtung durch sie hindurch und von ihnen weg marschierte. Immer befinden sie sich an der Glimmerfront, unter taftenen, roben, pomadisierten Kennern. Kein einziger Komponist hat je einen Orchesterdiener mit einkomponiert. Die ganze abendländische Musik ist an uns, den Schramms, vorbeigeschrieben worden. Da ist das Theater fortschrittlicher. Es gibt Stücke, in denen der Theaterdiener, eine Uniform auf dem Arm, quer über die Bühne läuft, von der Soufflöse angezählt, von der Regie eingeplant, vom Scheinwerferkegel begleitet, womöglich auf offener Szene beklatscht. Doch was kümmern mich die Theaterdiener? Ich fühle mich zum Orchesterdiener berufen. Ich will nicht Requisiten, ich will Musikalien apportieren. Eine Hommage an eine zu wenig beachtete Berufsgruppe. Walter Schmiedinger in Bewerbungsschreiben eines Orchesterdieners. Regie Klaus Gmeiner. Im Jahr 2006 waren Maria Becker, die Grand Dame des Schweizer Theaters, und Helmut Lohner gemeinsam im Hörspielstudio des Wiener Funkhauses. Sie verkörperten in einem Hörspiel von Rolf Schneider Adele Sandrock und Arthur Schnitzler, die sich nach vielen Jahren wieder begegnen. Inszeniert wurde dieser spannende Schlagabtausch von Regisseur Götz Fritsch. Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge? Ich bin dabei, meine Memoiren zu verfassen. Sie waren ein kleiner Arzt, der nebenher fürs Theater schrieb. Ich war die vergöttete Schauspielerin, derentwegen die Leute die Vorstellung stürmten. Sie, Arthur Schnitzler, hatten nicht bloß den Genuss, mit mir das Bett zu teilen. Sie hatten außerdem den Vorzug, dass ihr Name bekannt wurde, weil sie der Liebhaber der großen Adele Sandrock waren. Ich habe mich großzügig gezeigt, dass ich die Hauptrolle in ihrem zweiten Schauspiel übernahm und dies am Hofburgtheater, der ersten Bühne in Österreich. Ich habe ihr Stück zum Triumph geführt durch mein Talent und durch meinen Namen. Dass Sie berühmt geworden sind, Arthur Schnitzler, verdanken Sie mir. Wenn Sie es so sehen. Sehen Sie es anders? Die Christine in Liebelei war die zweite Rolle, die Sie in einem meiner Stücke gespielt haben. Die erste war die der Fanny in Märchen. Das Stück fiel durch. Es gab gerade eine Reprise. Ganz recht. Das Stück fiel durch. Meine Kritiken waren glänzend. So glänzend wie meine Kritiken bei Liebelei. Sie wären nicht so glänzend gewesen, hätte ich nicht die Christine gespielt. Wer will das heute noch entscheiden? Ich. Wie Sie meinen. Ihr Stück wurde am Burgtheater gespielt, weil ich mich dafür verwendet habe. Ich konnte mich dafür verwenden, weil der Burgdirektor Burkhardt einer meiner Liebhaber war. Ohne mich wäre ihr Stück nicht auf den Spielplan gekommen. Ohne diese Aufführung wären sie nicht berühmt. Der Ruhm ist eine Hure. Er kommt, er geht, wie es ihm einfällt. Huren haben keine Launen. Sie gehen immer bloß nach Geld. Ruhm hingegen lässt sich nicht kaufen. Oh, doch. Man kann Kritiker bestechen. Man setzt bezahlte Klaköre ins Parkett. Das alles passiert immer wieder. Und Sie wissen das. Außerdem, sogar Huren gehen nicht bloß nach Geld. Sondern? Es gibt Vorlieben auch bei Ihnen. Von diesem Geschäft verstehen Sie mehr als ich. Ich nehme das an. Ich bin da ganz sicher. Also, was macht nach Ihrer Meinung den Ruhm? Das Genie. Das besitze ich. Ich habe von dem Meinen geredet, Herr Dr. Schnitzler. Sie hörten Maria Becker als Adele Sandrock und Helmut Lohner als Arthur Schnitzler, inszeniert von Regie-Altmeister Götz Fritsch in der ORF-MDR-Koproduktion Nach der Liebelei von Rolf Schneider. Burgschauspieler Wolfgang Gasser war im Lauf der Jahrzehnte in unzähligen Hörspielen zu hören. Gemeinsam mit Bibiana Zeller und Wolfram Berger bildet er die Familie im Hörspiel Stark wie ein Nagel. Götz Fritsch hat diesen Roman von Alexander Wiedner 1999 bearbeitet und Regie geführt. Der Bub hatte im Gymnasium eine Auseinandersetzung mit dem Schulwart. Merkt ihr eines? Frech ist man zum Direktor, nicht zum Schuldiener. Du musst es aber nicht sein. Latein und Griechisch hielt der Mann für die absoluten Kronen der Sprachschöpfung. Bis an sein Lebensende beschäftigte er sich regelmäßig damit. Ohne die Griechen und ohne die Römer würden wir bellen wie die Hunde. Er mochte noch die slawischen Sprachen. Englisch hielt er für einen Ausbund an Hässlichkeit. Französisch hatte es ihm wegen des Klanges angetan. Wenn ich noch etwas lerne in meinem Leben, dann ist's Französisch. Und ich werde es lernen. Das schafft er nie. Nicht, weil er es nicht könnte, aber sein Wille tut da nicht mit. Er und Französisch, dass ich nicht lache. Da müsste er was tun, was lernen, arbeiten. Er lebt noch heute von dem, was er in seiner Jugend gelernt hat. Dabei fliegt ihm alles nur so zu. Mit dem Komponieren ist es dasselbe. Natürlich hat er das Zeug dazu. Aber er hat kein Sitzfleisch. Einen Tag tut er was, dann lässt er alles für Wochen liegen. Man kann nicht alles so auslassen, was einem so aus dem Kopf schießt. Man muss seine Gedanken abliegen lassen. Wie gutes Rindfleisch. Der musikalische Gedanke sollte nicht anders behandelt werden. Die Selbstkritik fehlt unserer Zeit, das Zurückhalten. Jeder will gleich ans Licht mit seinem Dreck. Wichtig ist nur, dass man selbst Ja sagen kann zu dem, was man gemacht hat. Und wenn man bis ans Lebensende nie Ja sagen kann zu sich, na, dann ist's auch gut. Dann verwirft man eben, verbrennt, vernichtet. Das ist in jedem Fall besser, als so ein Durchschnittszeug zu hinterlassen. Das Nichts ist besser als das Etwas. An Mittelmäßigem haben wir keinen Mangel. Es ist besser, nach langem Denken zu schweigen, als nach kurzem zu schwätzen. Der Mann war ein ausgezeichneter Kenner von Kirchenmusik. Nach unten hin habe ich keine Grenze. Nach oben schon. Ich meine, bis zu uns herauf. Wer braucht schon den Zwölftondreck? Der Dreiklang ist unerschöpflich. Unser Jahrhundert hat nicht viel zustande gebracht, nicht nur in der Musik. Es wird sich als armseliges Jahrhundert neben die anderen stellen. Einmal schreibe ich die Musikgeschichte, so wie ich sie sehe. Da wird es den sogenannten Größen an den Kragen gehen. Er fängt alles nur an, aber er macht nichts fertig. Projekte, nichts als Projekte. Der Mozart wird maßlos überschätzt. Vielleicht der überschätzteste Komponist überhaupt. Diese Zimzerim-Zimzim-Musik, das ist was für kleine Kinder. Leicht ist er, leicht zu spielen. Drum führen ihn alle so gern und zu viel auf. Seine Klavierkonzerte sind für Anfänger, diese simple Meterware. Der und die alten Meister. Meister? Stinklangweilig sind die. Finden nicht heraus aus einer Tonart. Keiner hat formal was weitergebracht, der Vivaldi vielleicht ausgenommen. Aber den nehmen wir ja nicht so zur Kenntnis, weil wir unser Denkmal Bach nicht zerstören wollen. Wolfgang Gasser, Bibiana Zeller und Wolfram Berger im Porträt einer österreichischen Familie zwischen Normalität und Genie. Stark wie ein Nagel von Alexander Wiedner, Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. In der Hörspielversion von Lida Winjewitz, Theaterstück Späte Gegend, stehen einander eine Bäuerin und eine Städterin gegenüber. Julia Gschnitzer als Bäuerin und Christine Ostermeier als Städterin. Klaus Gmeiner hat 1994 in Salzburg inszeniert. Ein Jahr vor dem Tod vom Seppel haben wir Haus und Hof übergeben, unserem Ältesten und seiner Frau. Übergeben heißt, dass zwei Menschen, die beinahe 50 Jahre Bauer und Bäuerin waren, von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu reden haben. Ich möchte jetzt nicht, dass es so ausschaut, als täte ich das Unrecht finden. Ich denke mir, es muss so sein. Auf einem Schiff gibt's auch nur einen Kapitän und der tät sich bedanken, wenn die gewesenen Kapitäne ihm Ratschläge geben wollten. Die Sache ist nur, die Gewesenen fahren auf dem Schiff nicht mit. Wir schon. Jeden Tag bis ans Ende. Wir sind für die Hofübergabe mit dem Jungen zum Notar, nicht mehr mit Ross und Wagen, sondern mit dem Auto. Der Notar war auch längst ein anderer. Das Büro modern eingerichtet. Erst habe ich geglaubt, er schaut fern, aber es war ein Computer. Er hat uns Platz angeboten und Kaffee. Alles war anders. Und dann hat er gefragt, was im Vertrag stehen soll. Ich habe gesagt, Seppel, Mach du's. Ich gehe derweil auf den Friedhof zu meiner Mutter, ihrem Grab. Der Seppel hat's abgemacht und der Vertrag ist in Ordnung. Was ich brauch, krieg ich. Was fehlt, da tät kein Vertrag helfen. Die Jungen sind nicht ungut. Sie sind jung, sie leben ihr Leben. Da passt keine Alte dazu. Ich werd nicht schlecht behandelt. Das wäre gelogen. Gut? Gut, das wäre auch gelogen. Vielleicht bin ich ungerecht. Aber ich fühle mich übrig. Ich wollte, ich wäre nach dem Krieg in Wien auf die Welt gekommen. Dann hätte ich jetzt ein Gefühl von Heimat, von Zuhause, von Zugehörigkeit. New York, bei aller Liebe, war und blieb fremde Stadt. Wien, verfärbt wie ein Lieblingskleid, zu heiß gewaschen. Wien passt mir auch nicht. Vielleicht bin ich ungerecht, aber ich fühle mich übrig. Sie hörten Julia Gschnitzer als Bäuerin und Christine Ostermeier als Städterin in Späte Gegend von Lida Wenjewitz. In Barbara Frischmuths Hörspiel Miss Potter hatte sich anders überlegt, sitzen drei Damen auf der abendlichen Hotelterrasse am See in den Alpen. Vera Borek, Silvia Fenz und Bibiana Zeller. Wir belauschen sie. In weiteren Rollen sind in diesem Ausschnitt Toni Böhm als Ober und Andrea Eckert und Martin Schwab als Paar zu hören. Sie müssen es mir sagen, wenn der Mond heraufkommt. Ich werde ihn im Rücken haben. Vergessen Sie bitte nicht, mich darauf aufmerksam zu machen. Oder möchten Sie lieber mit dem Gesicht zum See? Wenn Sie lieber mit dem Gesicht zum See, Platz, wir könnten Platz tauschen. Ich habe mich an diesen Tisch gesetzt, damit ich... Ich möchte die Dunkelheit über den See. Setzen Sie die Dame an den Witwentisch, Anton. Tisch 5, draußen auf der Terrasse. Zwachtel Weiß, ein Achtel Rot, 3 Mineral. Vom Eis oder Zimmertemperatur, das war's. Als junges Mädchen war ich mondsüchtig. Ich bin gewandert. Ja, nicht auf den Dächern, nein, nur im Haus, in der Wohnung. Plötzlich tauchte ich im Badezimmerspiegel auf, hinter meiner Mutter, die zu schreien anfing. Ja, ich sah mich selber. Ja, weiß, sehr weiß, mondweiß geradezu, mit dunklen Schatten im Gesicht, als wären es Krater. Es ist so warm, dass man abends auf der Terrasse... Ich fürchtete schon ein Gewitter, zumindest ein Wolkenbruch, dass es kühl werden. Der Wind hat den Himmel ausgeputzt, so es hat nicht geregnet. Getrost kann man am See freilich ein Schal... Alle wissen Bescheid. Johannes, glaube mir. Warum sollten Sie Bescheid wissen, Magdalena? Weil es die Geilheit war, die mich mit dir kommen ließ. Sprich nicht so, Magdalena. Die pure Geilheit. Bitte, sprich nicht so. Aber es stimmt, Johannes. Glaube mir, es stimmt. Es war mehr als das. Es muss mehr als das gewesen sein. Niemand vom Personal lässt sich täuschen. Wo doch unsere Person... Oh, weil wir zufällig den gleichen Namen tragen. Eichinger. Wie tausende andere Eichingers. Und auch noch in derselben Stadt geboren sind. Wir geben unsere Pässe ab und sind Bruder und Schwester. So einfach ist es. Flüstere nicht so laut, ich bitte dich. Magdalena, dieses Flüstern lenkt die Aufmerksamkeit erst recht auf uns. Wart nur, wenn erst dieser Klavierspieler zu spielen anfängt, dann brauchen wir gar nicht mehr zu flüstern. Die Menüfische sind natürlich etwas kleiner als die à la carte Fische, während die Menü-Erdäpfel etwas größer als die à la carte Erdäpfel sind. Aber wenn die Damen ohnehin am Abend leichter essen wollen, empfehle ich den Menüfisch. Erdäpfeln können sie ja weglassen. Anton, nehmen Sie die Suppenlöffel vom Witwentisch. Ich sollte immer Bescheid wissen, wann der Mond kommt, damit ich mich darauf einstellen kann. Selbst wenn ich ihn im Rücken habe, ist es wichtig für mich zu wissen, dass ich ihn im Rücken habe. Nein, ich bin nicht mehr mondsüchtig. Seit der Geburt meines Sohnes bin ich nicht mehr mondsüchtig. Dennoch sollte ich immer über den Stand des Mondes Bescheid wissen, insbesondere hier, wo ich ihn zweifach im Rücken haben werde. Meines Wissens spiegelt sich der Mond im See. Und an windstillen Tagen leuchtet der Mond im See genauso hell wie der Mond am Himmel. Sie verstehen, dass ich mich da ein wenig vorsehen muss. Es ist doch windstill heute Abend. Da bieten Sie Hochwürden und seiner Schwester von den Pilzen an, Anton. Dazu den Messwein? Nur nicht so direkt, Anton. Wie der Mann sich geniert, geradezu mönchisch. Ich könnte mich zwischen Sie setzen. Mit dem Blick auf den Klavierspieler. Wie Sie wissen, ist heute der Abend des Klavierspielers. Ich habe ihn schon einige Male gehört. Er spielt gar nicht so schlecht. Obwohl das, was er spielt, nicht immer dazu angetan ist, die Stimmung zu heben. Traurig. Manchmal macht er mich traurig. Da ist aber so ein Unterton, Sie wissen, sarkastisch geradezu. Besser fühle ich mich schon, wenn nicht. Diesen sarkastischen Unterton. Bisschen modern, beinahe zu modern für diese alte Seeterrasse. Ja. Man sagt, dass diese modernen Komponisten auch gerne auf so alten Seeterrassen gesessen sind. Und dabei wäre ihnen einiges eingefallen. In meiner Offenbarung ist dieser Klavierspieler meiner bescheidenen Meinung nach keine. Nein, aber ich höre ihm nicht ungern zu. Meiner Stimmung hat sein Spiel noch keinen Abbruch getan. Ich war gerade noch um den See. Waren Sie auch heute um den See? Ich mache das jeden Tag. Morgens oder abends. Je nach Wetter. Ein Wiederhören mit Vera Borek und Silvia Fenz, Bibiana Zeller und Toni Böhm. Götz Fritsch führte 1996 Regie bei dieser Produktion. Von Barbara Frischmutz, Miss Potter, hat es sich anders überlegt. Auch die folgenden Stimmen wird man mit Leichtigkeit erkennen. Joachim Bissmeier und Gerd Voss. Götz Fritsch hat die beiden Herren für Kanitz, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Jenoll, 2012 ins Studio gebeten. Der Tod meiner Frau hat mich einsam werden lassen. Mein Leben reduzierte sich völlig auf die Erfüllung meiner Dienstpflichten. Da mich niemand mehr zu Hause erwartete, fand ich mit meiner Arbeit im Magistrat kein Ende. Es mag diesem Umstand geschuldet sein, dass ich nachfolgend rasch befördert wurde und dass meine übrigens von Dr. Hoffer anempfohlene Bewerbung um einen Hofratsposten am Verwaltungsgerichtshof auf Anhieb erfolgreich war. Und eines Tages, Anfang der 30er Jahre. Ich war damals schon Hofrat des Verwaltungsgerichts. Ließ mir Dr. Hoffer ausrichten, dass ich mich in seine Kanzlei einfinden möge. Es stieß mir ungut auf, dass ich auf diese Weise zu Dr. Hoffer beordert wurde. Ach, mein lieber Kanitz, die Kanzlei hat immer öfter mit Verwaltungssachen zu tun. Das Netz der Vorschriften wird immer enger. Meine Mandanten wollen Lösungen und keine Bedenken. Und ich bin nicht der Mann für solche Aufgaben. Wollen Sie mir nicht zur Seite stehen? Wie soll ich Ihnen helfen? Ich bin kein Anwalt. Kann es als Anwalt? Könnte ich Sie auch nicht gebrauchen. Nein, ich will Sie als verdeckten Mitarbeiter. Sie können doch Auskunft geben über die Vorlieben jener Referenten, bei denen die Sache dann zur Entscheidung aufliegt. Wie stellen Sie sich das vor? Als Richter ist es mir verwehrt, für Sie zu arbeiten. Dagegen steht sowohl mein Amtseid als auch meine Überzeugung. Aber kann es, ich will nichts Ungesetzliches von Ihnen. Weder sollen Sie unerlaubten Einfluss auf laufende Verfahren nehmen, noch sollten Sie selbst Entscheidungen herbeiführen, die vom Pfad strengster Gesetzlichkeit abweichen. Nein, ich brauche Ihre Kompetenz, ja, und Ihre Informationen. Und ich werde sie bekommen. Ich bitte Sie nicht, ich verlange es von Ihnen. Er starrte mich nun direkt an. Einen derartigen Gesichtsausdruck hatte ich noch nie an ihm bemerkt. Plötzlich tauchte auf seinem Gesicht wieder jenes charmante Lächeln auf, dass ich gewohnt war. Ich kann Sie ja nicht zwingen, Kanitz. Aber bedenken Sie die Vorteile. Ich würde Sie für Ihre Arbeit gut entlohnen. Die mir zugesagte Entlohnung konnte mich nicht locken. Ich hatte mein Auskommen. Ich schwankte zwischen zorniger Ablehnung und dem diffusen Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Anwalt, der nicht Kosten noch Mühe gescheut hatte, um meiner Frau das Leben zu retten. Was aber, wenn es bekannt würde, dass ich im Dienste eines Anwalts stünde? Sie werden das für mich machen, Kanitz. Ich habe schon einige Akten vorbereiten lassen. Nehmen Sie die Akten gleich mit. Dr. Hoffer schaute mich kurz von oben herab an, drehte sich um und ließ mich sitzen. Joachim Bissmeier war als Kanitz, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, zu hören. Ihm gegenüber Gerd Voss als der kunstsinnige Rechtsanwalt Dr. Isidor Hoffer. Götz Fritsch hat den Roman von dem Rechtsanwalt und Restitutionsexperten Alfred Jenoll inszeniert. Auch die folgenden Ausschnitte stammen aus Hörspielen des 2018 verstorbenen Regie-Altmeisters Götz Fritsch. Er hat beim ORF und bei Sendern im gesamten deutschsprachigen Raum zahlreiche Hörspielbearbeitungen geschaffen. Rudolf Wessely und Fritz Mulier haben sich 2006 im Studio getroffen und dabei über Gott und die Welt geredet. Den Tod vor Augen wollen es zwei sehr alte Herren der Welt noch einmal zeigen. Sie reden über ihre Zukunftspläne und über ihr Leben. Und so ist auch der Titel von Helmut Butterwegs Hörspiel. Aber wir werden es der Welt noch zeigen. Sie sollten sich auch auf Gesundheitsmargarine umstellen. Ein bisschen zu viel Cholesterin auf der Innenseite Ihrer Aorta, das ist die große Herzschlagader, wissen Sie? Ich weiß, was die Aorta ist. Na, das ist sehr gut. Ein bisschen zu viel Cholesterin auf der Innenseite Ihrer Aorta und eines Tages, da hören Sie einen Knacks und dann hören Sie nichts mehr. Vielleicht Sphärenmusik. Der Knacks war nämlich der Kalk und wenn der bricht, gute Nacht, Hineden. Ade, du schöne Welt. Ende. Zentralfriedhof, Sarg, Kerzen, Gesang, Loch, Kurbel, runter, Bink, angekommen. Auf dem Weg ins Gasthaus sagen sie alle noch, er war ein netter Kerl, schaut, aber was wollen sie denn, 95 Jahre, das ist doch wirklich ein schönes Alter. Dann wird gesoffen und sie können sich nicht mehr gegen die Blödheiten wehren, die über sie verzapft werden. Ich sage Ihnen nur, hüten Sie sich vor dem Cholesterin. Sie essen doch täglich mindestens 2 Eier. 2 Eier, das macht im Jahr 2-3 Millimeter Kalk. Kalk, Minimum. 3 Millimeter Kalk hält die stärkste Aorta nicht aus. Noch dazu pro Jahr? Ja. Macht in 10 Jahren 30 Millimeter. Das ist keine Aorta mehr, das ist der Zulauf zu einem Swimmingpool. Aber Eier kann ich essen, so viel ich will. Ärztlich bescheinigt. Mein Großvater schwor darauf, täglich 2 rohe Eier auszutrinken. Er ist 85 Jahre alt geworden. Und woran ist er gestorben? An der Prostata. Und wie alt ist Ihr Vater geworden? 90, ohne die moderne Medizin. Haben Sie Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Wie alt ist er geworden? 30 Jahre. Aha. Sehen Sie, da haben wir es. Und woran ist er gestorben? An einer Gasvergiftung. Rudolf Wessely und Fritz Mulier, 2006 in Aber wir werden es der Welt noch zeigen. Regie Götz Fritsch. Rudolf Wessely erhielt als erster Schauspieler im Rahmen der Lange Nacht des Hörspiels 1998 die Auszeichnung Hörspiel-Schauspieler des Jahres. Seither wird sie jedes Jahr für herausragende schauspielerische Leistungen vergeben. 2001 war Bibiana Zeller die Hörspielschauspielerin des Jahres 2000. Ihre Burgtheaterkollegin Elisabeth Orth wurde 2010 ausgezeichnet. Inzwischen wurde die Veranstaltung Lange Nacht von der Ö1 Hörspielgala abgelöst. Elisabeth Orth als Opernsängerin und Bibiana Zeller als ihre Gouvernante sind in dem 2009 entstandenen Hörspiel Im Zug der Zeit von Jürg Ammann zu hören. Die alte Strecke. Noch einmal die alte Strecke. Seit meiner Kindheit nicht mehr. Seit Ihrer Kindheit. Ich fliege doch immer. Das wissen Sie ja. Sie begleiten mich ja, Sie sind ja immer dabei. Seit wie vielen Jahren jetzt schon? Das weiß ich nicht mehr. Lassen Sie mich nachdenken. Bestimmt 30. So lange habe ich Sie doch schon. Seit ich sie mir leisten kann. Seit ich berühmt bin. Berühmt waren Sie immer. Schon vor meiner Zeit. Seit dem Krieg bin ich die Strecke nicht mehr gefahren. Stellen Sie sich das vor. Obwohl ich doch immer wieder in Wien gesungen habe. An der Staatsoper. Von Anfang an, da war ich ein Kind. Habe ich ja kaum aus dem Fenster gesehen. Zu klein noch, verstehen Sie? Da musste ich mich ja noch auf die Fensterbank knien. Das waren ja noch Bänke damals. Nicht so weich wie heute. Beim Sitzen habe ich mit den Füßen nicht bis auf den Boden gereicht. Zweiter Klasse natürlich. Womöglich sogar Dritter. Das gab's ja damals auch. Ja, das hat man dann abgeschafft. Später, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wir waren nicht reich. Da hatten wir schon alles verloren. Da hatte man uns schon alles genommen. Ihre Leute, verstehen Sie? Da ging es in die andere Richtung. In die andere Richtung, natürlich. Hinaus aus dem Land. Nicht hinein ins Land. So schnell wie möglich. Hinaus. Weg. Natürlich. Und Sie müssen das jetzt ausbaden. Sie müssen das jetzt ausbaden für mich. Dass ich das alles noch einmal sehen will. Die Opernsängerin Elisabeth Orth macht sich anlässlich einer Feier in der Staatsoper aus ihrem Exil in der Schweiz auf die Zugfahrt zurück nach Wien. Begleitet von ihrer Gouvernante Bibiana Zeller. Im Kammerspiel Im Zug der Zeit von Jörg Ammann, in der Regie von Götz Fritsch. Nun wollen wir noch an einen weiteren Hörspielschauspieler des Jahres und Publikumsliebling erinnern, den im Vorjahr verstorbenen Peter Simonischek. 2008 hat Götz Fritsch das Hörspiel Ich bin schon nicht mehr hier von Daniela Kletzke mit Gedichten und Briefen von Theodor Kramer realisiert. Peter Simonischek verkörperte darin Theodor Kramer. Seine Partnerinnen in diesem Ausschnitt sind Brigitte Karner und Gerti Trassel. Gildfahrt, den 25. Mai 1943. Lieber Peter Kilian, lange haben Sie nichts von mir gehört. Ich habe eine Stellung als Bibliothekar am Technical College in Guildford gefunden. Meine Frau hat sich von mir getrennt und ist nach London gezogen. Guildford ist eine Kleinstadt in Südengland. Ich lebe trotz meiner Stellung sehr knapp in einem möblierten Zimmer. Habe in letzter Zeit einiges Wertvolles geschrieben. Nun wieder über Österreich. Da ich nicht weiß, wo sich die Mappen mit meinen Gedichten aus Wien befinden, sind meine Wiener Leute heimatlos geworden. Genau wie ich. Over 2000 Tons of Bombs on Dortmund. Entweder ich bekomme die Gedichte wieder oder... Sie bombardieren das Ruhrgebiet? Ich muss sie noch einmal schreiben. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Das bedeutet Frieden. Frieden? Die Leute beginnen sich schon selbstständig zu machen. Einmal ausschlafen. Frieden. Dann können Sie ausschlafen. Der Teddy soll mir ein Schlaflied machen. Das geht nicht. So nicht. Guildford, den 25. Mai 1943. Lieber Peter Kilian, bitte schreiben Sie mir dringend an obige Adresse, wenn Sie etwas über den Verbleib meiner Gedichte in der Emigration erfahren. Teddy, mach mir ein Schlaflied. Lassen Sie. Einige von Ihnen müssen zusammen mit meinen ausgereisten Freunden in New York, Shanghai und Südamerika gelandet sein. Ich kann kaum glauben, dass ich selbst nun einen festen Wohnsitz habe. Dass es ausgerechnet Guildford sein muss.

Details zu den präsentierten Ausschnitten finden Sie online auf der Ö1-Webseite.